Ja, hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge 2023 des E-Government-Podcast. Ich habe heute wieder Falk bei mir hier am Kamin sitzen. Ich grüße dich, Falk. Ja, Thorsten, ein herzliches Hallo und schön, dass es wieder klappt. Ja, wir sitzen hier schön gemütlich in unseren Ledersesseln und haben leckere Getränke dabei. Was hast du dabei? Ich habe einen alkoholfreien Glühwein, ich muss ja noch fahren. Ach so, na gut, ich bin... Ja, quasi, du bist ja bei mir zu Hause vor meinem Kamin und ich habe einen schönen Single Malt Whisky und einfach die Sendung heute ein bisschen lustiger. Gut, ich bin gespannt. Aber du hast wieder mal mit unserem Lieblingsvertreter gesprochen, mit unserem Weihnachtsmann. Genau, ja, das ganze Jahr eigentlich. Immer mal wieder gibt es Stellen, wo er mich um Hilfe fragt. Ja, ihr wisst, also alle. Der Weihnachtsmann arbeitet ja nicht nur Heiligabend, das ist ja ein Fulltime-Job. Und dementsprechend laufen seine Digitalisierungsprojekte, haben wir auch schon in den letzten 2 Jahren drüber berichtet, natürlich auch das ganze Jahr. Und war der ein oder andere Anruf dabei, wo er dann mich gefragt hat, was ist denn eigentlich das und das? Oder was bedeutet das jetzt für meinen E-Wunschzettel? Ja, und ja, so sind wir in Austausch gegangen und ich habe mir so ein paar Sachen notiert über das Jahr. Das können wir uns mal anschauen, was der Weihnachtsmann so zu berichten hatte. Ja, wenn man so das Jahr so ein bisschen Revue passieren lässt, hat ja der Weihnachtsmann wahrscheinlich ähnliche Fragestellungen gehabt wie wir alle. Ich würde da mal sagen, Anfang des Jahres ging es ja schon direkt los mit dem Thema Standardisierung. Auf jeden Fall. Ja, das war was natürlich ihn auch sehr interessiert. Er ist ja eigentlich das Top-Standardisierungsprodukt, ja, weltweit ausgerollt, ja, nach doch halbwegs doch vergleichbaren Standards. Da können sich viele Beispiele nehmen. Aber das war was auf der Haben-Liste, dieses Thema, wo er auch gesagt hat, ja, da bewegt sich was in der Richtung. Und gab so einen Anruf, der dann war, er hat da so ein Schneepapier, Digitalisierung im Nordpol. Und dann habe ich das erst gar nicht verstanden. Und nach ein bisschen hin und her kam dann heraus, er meint DIN White Paper. Ja, also dann war das wohl eher am und im Nordpol. Und dann habe ich ihm erklärt, dass das jetzt, also er hat das gelesen und gesehen und gedacht, Mensch, das ist doch genau das Richtige für ihn. Da steht das drin, was ihn doch durchaus bei seinen Projekten gehindert hat. Also der Lösungsvorschlag. Ich habe gesagt, dass es nicht nur für ihn gilt, aber er war trotzdem ziemlich begeistert davon. Na gut, bei Digitalisierung im Nordpol hätte er eigentlich schon mal stutzig werden können, oder? Ja, eindeutig. Aber gut, manchmal gibt es ja gewisse Freiheit bei den Abkürzungen. Ja, komische Konditionen. Also das Jahr stand ja auch ziemlich auch unter dem Zeichen des Rollouts dieser ganzen OZG-Leistungen. Wie genau, ist man da zurechtgekommen mit? Ja, Rollout, das ist dann, ja, muss man vielleicht nochmal abbiegen zu wer das ja mitsteuert oder beziehungsweise bestimmte Grundsteine gelegt hat, auch eine Abkürzung, die ihm durchaus geläufig ist, ist IT-Planungsrat, also IT-PLR. Mhm. Das ist doch durchaus gefallen, regelmäßig. Und im März gab es den Fachkongress in Halle-Saale und dann gab es da den neuen Slogan gemeinsam wirksam. Ja. Habe ich sogar eine Sendung drüber gemacht. Ja. Und er fragte mich dann, er hätte aus deiner Liste so aus dieser Kategorie 2 besonders artige Kinder, den Fedor und den Bernd, ob die denn gemeint wären mit gemeinsam wirksam. Ja, so richtig beantworten konnte ich ihm das nicht, aber ich fand die Idee eigentlich charmant. Ja, zumindest der eine, also beide haben sich schon mal ausgelassen darüber im E-Government-Podcast zu den ganzen Themen. Über den Wunschzettel? Nee, über das gemeinsame Wirksame. Ach so, über das gemeinsam wirksam sein. Ja, das, vielleicht haben die ja heute Abend die entsprechende Belohnung unterm Christbaum. Das, ja, das kann man nur hoffen. Ja, ich wünsche es ihnen. Ja, aber zum, das war wie gesagt die Haben-Seite und dann gab es schon noch so ein paar rote Ausrufezeichen. Rollout. Ja, wir hatten ja letztes Jahr auch schon darauf hingewiesen, aber die föderalen Wünsche bei dem E-Wunschzettel und den Diensten, die er da anbietet, das Artigkeitsregister anzubinden und so weiter, die Herausforderungen sind nicht weniger geworden. Ja, also da habe ich schon regelmäßig eine gewisse Verzweiflung der Stimme wahrgenommen und vor allem, ja, wie man das denn noch einem guten Ende führen soll. Ich erinnere mich an solche Sachen, die er mir dann da vorgetragen hat, die Bundesländer haben. Das eine Bundesland führt eine Süßigkeitenquote, im anderen Bundesland gibt es einen Index zur pädagogischen Wertigkeit. Wiederum ein anderes Bundesland hat einen Praktikabilitätsindex, Unterschied zwischen Land und Stadt. Ja, das muss man alles implementieren und dann natürlich jeweils als besondere Version auf der Landesebene. Das geht hin bis zu Personenangaben, ja, Elternangaben. Dann hat man Berlin, da reicht irgendwie Vorname und Straße. Nordrhein-Westfalen, 12 Personenangaben, noch einen Sicherheitscheck überstehen und dann kann man erst den E-Wunschzettel abschicken. Ja. Das schreit nach Standardisierung. Das kann ich mich, kann ich gut nachvollziehen, dass er Anfang des Jahres noch so euphorisch war bei dem Dean White Paper. Ja. Genau, da war noch die Euphorie und dann kam immer mehr die Projektrealität. Ich glaube, das hat ja unsere Branche durchaus ereilt, dieses Jahr auch an anderen Stellen. Die Erkenntnis, das Produkt, was man da zur Nachnutzung bekommt oder zum Rollout, rollt vielleicht nicht so ganz gut im eigenen Bundesland. Ja, und wie, ja, und wie hat das gemacht mit diesen Wünschen der Nutzerkonten, der Landesnutzerkonten? Erst beim letzten Jahr ein Riesenaufwand oder eigentlich noch davor, den Dienst ja wirklich fit zu machen für alle Nutzerkonten. Man will ja dann ja auch mit der Technik mitgehen und wenn man dann eine Bundesland stellt, dann das eigene Nutzerkonto in Fokus und ja, da hat sich der Weihnachtsmann ja auch nicht lumpen lassen wollen, aber jetzt, tja, hätte es wohl doch gereicht, auf das Nutzerkonto Bund abzustellen. Da sehen wir doch eine starke Tendenz. Standardisierung. Auch nicht das Schlechteste. Standardisierung, ja. Aber du hast gerade gesagt Fokus. Wenn ich mich dunkel erinnere, gab es so Fokusleistungen auch, oder? Oh ja, das war auch Thema. Da war er sehr enttäuscht. Also das hat er auch wieder gelesen und dann angerufen und meinte, Fokusleistung und besonders wichtig, hohe Priorität und so. Und dann hat er gesagt, ja, da steht gar nichts von Wunschzettel. Und da steht Eheschließung oder Bauantrag. Und dann hat er gesagt, hat die gedacht, die wichtigen Leistungen wären Fokusleistungen. Naja, es ist halt nicht komplett so. Naja, man muss immer einen Unterschied machen zwischen wichtig und oft nachgefragt. Ach so. Die wichtigen sind natürlich Fokusleistung, die oft nachgefragten nicht. Ach so, das ist zumindest kein direkter Zusammenhang. Genau. Ja, ja, das erklären wir dem Weihnachtsmann. Ja. Ich rufe ihn dann gleich mal an. Genau. Ja, und natürlich Geld, ja. Also das war natürlich auch ein Dauerbrenner. Und nachdem es, naja, der Bund ja auch ein Stück weit sich aus der EFA-Finanzierung oder bestimmten Sachen heil, ja nicht vollständig, doch ein bisschen weniger engagiert, war schon da so mittlere Verzweiflung beim Weihnachtsmann. Und dann gab es einen Strohhalm und hat gesagt, ach, so Corona-Sondervermögen oder so, das wäre doch was. Und da sind viele E-Wunschzettel-Projekte reingegangen. Tja, jetzt wieder mit ungewissem Ausgang, ja. Wie sieht es eigentlich aus? Sind die E-Wunschzettel alle ausgerollt, alle umgesetzt in den Ländern? Oder gibt es immer noch Länder, die in diesem Jahr vollkommen analog arbeiten? Ja, tatsächlich. Also es ist nicht komplett umgesetzt. Und dann gibt es ja diese bestimmte Teilumsetzung. Ne? So erstmal kleinster gemeinsamer Nenner. Bestimmte Teile hat der Datenschutz wieder weggeschnitten. Muss im nächsten Jahr nochmal geklärt werden. Thema Identifizierung, auch noch nicht flächig ausgerollt. Einen muss man alle Angaben machen, bei dem nächsten werden die Daten aus dem Nutzerkonto übernommen. Dasselbe beim Absenden. Das ist schon die höchste digitale Quote, ist ausdrucken, einscannen, per E-Mail in Behörde schicken, also ans Weihnachtsmann-Postamt. Bei anderen läuft es konkret durch, gleich strukturierten Daten, kann importiert werden beim Weihnachtsmann. Da haben wir noch eine große Unterschiede, ja. Und wenn der Rollout jetzt noch nicht fertig ist und es auch so in unterschiedlichen Stadien ist, der X-Wunschzettel oder E-Wunschzettel, ist die Finanzierung gesichert, dass das wenigstens Ende nächsten Jahres dann oder überhaupt im Laufe des nächsten Jahres dann fertig wird? Wer weiß das schon? Also, ich glaube, es gibt da gewisse Risiken, aber es gibt schon Ziele, das natürlich auch umsetzen zu wollen. Und vielleicht mit den Bewegungen im Bereich der Standardisierung müssen wir bestimmte Schritte vielleicht ja nicht mehr in jedem Bundesland gehen, sondern haben vielleicht übergreifende Regelungen, auf die man zurückgreifen kann. Das wäre ja eine schöne Sache. Ja. Ja, Geld fehlt. Es gibt ja jetzt auch diese Initiative Digital Only. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch so ein bisschen verwirrt hat, oder? Ja, ich würde sagen, da hatten wir auch drüber gesprochen, da hat er sich nicht so wirklich von angesprochen gefühlt. Das ist vielleicht auch, vielleicht wird sich das bei den Enthusiasten von Digital Only auch dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum beziehungsweise in Bezug auf das Artigkeitsregister auswirken. Ja, ich habe da so meine Befürchtung. Denn es ist natürlich nicht vorstellbar, Digital Only mit dem Wunschzettel, bei vielen Verwaltungsleistungen eher schwer vorstellbar, aber hier haben wir doch die Einreichung in analoger Form als dauerhaft gesetzt, möchte ich mal sagen. Die künstlerisch gestalteten Wunschzettel der Kinder, Millionen Kinder auf der ganzen Welt, bleiben natürlich erhalten. Aber der Weihnachtsmann entwickelt sich, beziehungsweise die Wichtel, die das ja dann entsprechend verarbeiten, und da zieht schon Technik ein. Ja, also da sind wir, da ist der Weihnachtsmann auch nicht hinterm Mond. Es gibt eine große KI-Initiative, die im nächsten Jahr starten soll. Und da kann man sich sehr viel vorstellen. Es gibt Prototypen für KI-gestützte Bildauswertung. Ja, das ist halt, was für die Eltern klar zu erkennen ist, als eine Holzeisenbahn mit 4 Anhängern und so weiter. Das ist natürlich nicht für jedermanns Auge sofort erkennbar. Gleichzeitig was wie ein 5-stelliger Zahlencode, wo die KI gleichzeitig erkennt, das ist Seite 63 im Lego-Katalog, und zwar ist es die Rutsche und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen, wo technische Hilfe ist, um auch bei dem Fachkräftemangel, der auch der Weihnachtsmann, an dem er nicht vorübergeht, da so ein bisschen Unterstützung zu haben. Na, ich stelle mir das ziemlich cool vor, wenn die Wunschzettel reinkommen und direkt von der KI ausgewertet, quasi direkt auf den Produktions- bzw. Bestellzettel für die Wichtel rausgeht. In bestimmten Bereichen wird ja noch Antwort verlangt, bestimmte Reaktionen. Da gibt es auch einen Prototypen für automatisch emotional angepasste Antworten. Mhm. Ja, je nach Artigkeit. Das ist dann wieder ein Spiegel ins Artigkeitsregister. Und dann kann man halt auch bestimmte Standards, die dann da dazugehören. Wir hatten das ja auch schon mal, dass man die Softpakete im Prozentsatz etwas höher fährt, ja, die etwas zuckerhaltigeren Geschenke oder so dann prozentual etwas runterfährt. Ja, da kann man ja ein bisschen mit spielen. Mir fällt gerade noch was ein. Der Weihnachtsmann hat ja auch sowas ähnliches wie D115. Und zwar, wenn man an seinem Telefon die Sternchentaste drückt, dann wird man ja direkt verbunden in das Weihnachtsmann-Callcenter. Gibt es das eigentlich noch? Weil welches Telefon hat denn noch Sternchentasten? Das stimmt, das ist ein ausschleichender Dienst, aber wird noch zur Verfügung gestellt. Das war mal verbunden mit der zur Verfügung stellen von Telefonzellen. Mhm. Ja, weil das auch, da gab es wohl einen Strategievertrag auch mit der Telekom. Und jetzt waren die ja schon eigentlich vom Markt und sind ja dann aber wiedergekommen, die Telefonzellen. Und so ähnlich ist das jetzt. Es gibt ja immer noch so einen Anhänger und Fans von solcher Technik. Und da wird man das als kleine Nische auch noch aufrechterhalten. Ja, ist halt Service. Ja. Nostalgie-Service. Na klar. Wie kommt er denn zurecht mit dem Thema Registermodernisierung? Wenig. Okay. Also hat er noch nicht zumindest modernisiert, oder? Naja, es ist ja wie mit allem. Der Weihnachtsmann hat ja schon wirklich zeitnah erkannt, so ein Thema ist keine Insel. Ja. Also sich selber eine Registermodernisierung auszudenken, ist ja Quatsch, sondern er will ja auch seine Register öffnen, aber all die Fragen, die er da so dieses Jahr gestellt hat, was muss denn die Schnittstelle können? Was muss mein Datenbestand, in welcher Form muss ich zur Verfügung stellen? Wie sieht's aus mit Identitätsmanagement? Dass die Fragen wurden gestellt, aber wir alle wissen, mit den Antworten hat's noch ein bisschen gehapert. Also da sehe ich uns hoffentlich im nächsten Jahr etwas vorankommen. Aber eigentlich müsste sich ja auch relativ leicht tun, weil jedes Kind kriegt spätestens nach zwei Wochen nach Geburt eine Steuernummer, eine Steuer-ID. Das heißt, er könnte jedes Kind und jeden Erwachsenen tatsächlich per Steuer-ID identifizieren. Ich glaube, der Weihnachtsmann ist da relativ flexibel, aber wie das so ist, es muss mal an irgendeiner Stelle auch vorgegeben werden. Denn wenn man jetzt, siehe Nutzerkonten der Länder, man stellt dann auf eine Steuer-ID um, ja, bevor es dann doch vielleicht was auch immer für einen anderen Schlüssel gibt. Wir haben ja da durchaus auch noch Möglichkeiten an Kreativität. Vor allem, ja, welcher Dreijährige kennt seine Steuer-ID? Ja, also dann würden die vielleicht kennen, ja, wenn es eine gewisse Bedeutung hätte. Ja. Aber das ist schon praktisch. Ja. Das Bundesverwaltungsamt hat ja so ein Four-Corner-Modell aufgestellt. Kommt er damit zurecht? Hat er das verstanden? Ich glaube, das sind ihm zu viele Ecken. Das wird wohl auch sicherlich noch ein paar Schräubchen brauchen, bevor man oder ein bisschen drehen an den Schräubchen, wo das wirklich nutzbar ist, so produktreif, ne? Dass man wirklich sagen kann, hier ist eine klare Vorgabe, hier sind Beschreibungen und so die Nutzenden können das jetzt entsprechend umsetzen. Ich glaube, da fehlt noch einiges. Und was hast du so unterm Strich? Ist er eher positiv eingestellt oder noch verhalten? Es gibt Lichtblicke, so seine Aussage. So mit dem Stern am Himmel, da kann man durchaus mal in die Weite oder in die Zukunft schauen. Bei manchen Sachen muss man akzeptieren, dass die Wege erst eingeschlagen wurden. Man muss sie halt jetzt noch gehen. Ja? Stichwort Standardisierung und auch Registermodernisierung oder das Interoperabilitätsprojekt, was er auch mit großem Interesse verfolgt hat. Also Stichwort Harmonisierung von Einkommensbegriff und vielleicht sind da auch noch Harmonisierungsbegriffe. Das ist ja das alte Thema Weihnachtsmann und Christkind. Ja. Der Weihnachtsmann hat in die Arbeitsgruppe, das ist ja im Bundesfinanzministerium, Bundesinnenministerium, Thüringen hat jetzt da auch eine Rolle ja übernommen und da ist eine gewisse Hoffnung, dass solche Sachen da auch mit harmonisiert werden, damit das dieses Nikolaus, Knecht, Ruprecht, Weihnachtsmann, Christkind, da ist ja durchaus auch noch ein Harmonisierungsthema und das deckt sich absolut mit den Aufgaben des Koalitionsvertrags und da setzt der Weihnachtsmann noch große Hoffnung ein, dass es da wirklich vorwärts geht. Ja. Ah, ich befürchte, dass es mindestens ein Bundesland gibt, was das Christkind nicht hergibt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht gibt es sogar zwei oder drei. Aber das muss man nicht ausdiskutieren. Das können wir gut. Genau, also ich glaube, das war wieder ein interessantes Jahr auch für das ganze Thema Standardisierung im Wunschzettelwesen. Auf jeden Fall, ja, der E-Wunschzettel, aber auch quasi die X-Standards, die sich darum ranken. Ja, wir haben ja sozusagen ein ganzes Geflecht und Standardisierung, das, was da auch entstanden ist beim Weihnachtsmann, das bedarf weiterer Harmonisierung. Und ja, ich glaube, wir geben uns mal noch das nächste Jahr und da werden wir einiges noch voranbringen. Ich bin sehr gespannt, was wir nächstes Jahr. Oh, ich habe noch zum Abschluss eine Gewissensfrage. Sind die FIM-Artefakte vom X-Wunschzettel gepflegt? Sie sind vollständig erstellt, um gerade in der fachlichen und methodischen Abstimmung auf Bundesebene, sowie ein paar andere auch. Okay, also da ist noch Luft nach oben. Okay. Falk, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir trinken jetzt hier noch ein Schlückchen aus. Ich danke dir auch für den Austausch. Grüß mir den Weihnachtsmann recht schön. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und denkt an den Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten.